Red Steiner, Reinhard von Stolzmann. Manager Klaus Hämmerle, Dirigent Harald Heinz. Kapitän Klaus Beusen, Steuermann Hans-Jürgen Wildgrube. Mrs. Smith, Karin Kaiser. Mr. Smith, Michael Rademacher. Polizeiinspektor Walter Renneisen. Sein Kollege Helmut Zuber. Regie Andreas Weber-Schäfer. Wir brachten eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks Studio Heidelberg aus dem Jahre 1990.